Herzlich willkommen beim Aucast, dem offiziellen Podcast von auna.ch mit dem CRS und dem Ma. Folge 4 vom 20. Oktober 2013. Heute reden wir über Phil the Butler, Runner Runner und About Time. Es ist höchste Zeit. So, hallo Chris. Morgen. Wie geht's? Tipptopp. Tipptopp selber. Ja. Wir sind nur das Zweite, es hat ein kleines... Ja, Missverständnis gegeben. Ja. Aber wir grüßen dir eben ganz herzlich. Und natürlich alle, die zuhören. Heute gibt es einen reinen Kino-Podcast, weil es läuft viel. Ja gut, dann fangen wir dreckig an und hören einen Ausschnitt aus Filth mit dem James McAvoy. The games are always being played. You just have to be the best, and I usually am. What made you join the force, Bruce? Police oppression, brother. You wanted to stamp it out from the inside. No, I wanted to be a part of it. Turn off my gas, Carl. There's something seriously wrong with me. Filth, das ist wieder mal so ein Buch, genau, ja, wo da auf die Leinwand gebracht wird. Genau. Ist das etwas Kultiges? Der Autor ist wahrscheinlich mehr, wird mit dem Wort Kult in Verbindung gebracht. Also jetzt das Buch ist ja der Autor von Trainspotting, der Irvine Welsh. Na gut, hast du den Namen. Darum habe ich den so angefragt. Weil, ja, das ist noch gut. He? Weil ich sitze einfach ins Kino, weiss, oder? Ja, genau. Dann schaue ich mal. Der hat das Buch Trainspotting, also die Vorlage hat er dir geliefert. Und er hat dann wenige Jahre später dann Filth nachgeschossen und... Die, ja, Drecksau. Die Drecksau, genau. Und das ist jetzt aber verfilmt worden. Unter der Regie von John S. Baird mit dem James McAvoy eben in der Hauptrolle von dem dreckigen Cop. Also eben schnell zu der Story. Es geht eben um den Bruce Robertson, wo da ein Polizist ist in Schottland. Edinburgh, ja. In Edinburgh. Und ja, einfach so sein Tagesablauf. Eigentlich sollte er einen Mord aufklären an einem asiatischen Tourist, aber irgendwie hat er dann nur die Beförderung im Kopf und versucht einfach so seine Mitkonkurrenten zu plagen und so manipulieren, sodass er dann einfach eher am Schluss dann die Beförderung bekommt. Und das ist so eine richtige Bad Lieutenant Arschlochfigur, also ja, da mit Drogen und mit den Frauen von den Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Genau, also, eine Drecksau. Eine richtige Drecksau. Und daran ist ja halt auch immer, das ist halt auch immer schwierig, oder? Dass man dann auch trotzdem vermenschlicht und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt am James McAvoy, finde ich, recht gut gelungen. Also es ist sein Film und er ist super. Er ist mir zu hübsch, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe aber immer noch... Ich sehe das Glänzen in deinen Augen. Schön süße. Nein, der James McAvoy hat ja erzählt, dass er eben für die Rolle hat er jeden Abend eine halbe Flasche Whisky gekillt und so und viel Fastfood gegessen, aber er sieht schon klobig aus und so, aber ich sehe immer noch den James McAvoy dahinter. Er hat den Bart. Er hat den Bart, ja, sehr schön. Für mich ist er dann eben immer noch ein bisschen zu James McAvoy, also das bringt er irgendwie nicht weg. Das ist einfach, der James McAvoy wird so ein bisschen mit Liebe und so in Verbindung gebracht und nicht wirklich mit dem Bad Lieutenant. Und finde ich jetzt mit Nicolas Cage seine Performance... Ja, der Film ist auch besser. Der Film, ja, der ist definitiv besser, aber da kommen wir ja später nochmal zurück. Ja. Du hast es angesprochen, man versucht diese Person immer noch ein bisschen zu vermenschlichen. Also er ist ja ein absolutes Arschloch und so. Wie er da auf Kollegen manipuliert, wie er Oralsex von einer Minderjährigen fordert. Und das sind so ein bisschen komische Sachen. Jetzt aber für mich kommt der Bruch, das vermenschliche Zeug kommt irgendwie zu früh. Das hätte mir in den letzten 10 Minuten passieren können. Also zuerst ist es einfach eine Dreckskomödie. Halt einfach, er ist fies, es ist schwarzhumorig, also es ist britisch. Oh. Ja, es ist sehr, sehr britisch. Also mit den Briten ist ja einmal da, das Übergang ist ja einmal fließend. Oder? Ja, mir hat der Film gefallen, solange er ein Drecksau war. Wenn dann aber der Wechsel kommt... So dann wird er richtig gut. Nein, dann eben nicht mehr. Dann das ist eben genau das Gegenteil, was du jetzt sagst. Aber darum machen wir einen Podcast, oder? Also, wenn wir ja beide gleicher Meinung wären, wäre es langweilig, oder? Nein, mir gefällt das anderes Beispiel, was ich schnell wollte sagen, ist A Bad Santa mit dem Billy Bob Thornton. Der ist 90 Minuten lang ein Arschloch und kommt dann so ganz langsam, wird so ein bisschen zum Gutmensch und so ganz bisschen. Jetzt bei dem Filth passiert das plötzlich. Also so nach der Hälfte oder so gibt es den Bruch und dann ist er nur noch am Heulen und am... Ja, er ist eine richtig wehleidig und es ist dann nicht mehr so lustig. Also du musst dich dann plötzlich um den kümmern. Also du musst ihn können ernst nehmen, du musst sagen, oh, du bist ja da ein armer Kaib. Das geht für mich jetzt nicht ganz auf. Also ich habe das genau das Schöne gefunden. Ich habe vor allem die Stegenhaus-Szene mit der Imogen Poots als Amanda Drummond. Das habe ich eigentlich das Highlight gefunden vom Film. Und da bist du wahrscheinlich Das ist gut gespielt gewesen, das gebe dabei. Ich zu. Mal, das ist eine gute Szene, aber halt einfach alles, was Und auch die ganze Auflösung am Schluss und wo er dort noch, doch, dass er da wirklich ein Problem hat und... Also ja, ich habe aber super gefunden. Aber da der Twist, der ist ja... Ich meine, das am Anfang, das ist einfach... Jo. Ja, super. Ja, es geht. Nein, ich habe das lässig gefunden, wenn er wirklich eine Drecksau ist. Und ja, aber jede Figur braucht ja irgendwie, die braucht ja die Erlösung, sonst kann sie ja nicht die Protagonist sein. Oder? Ja, aber weißt du. Und sie flechten sie ja schon ein mit der Frau. Und jetzt, ja, ein bisschen einflechten, aber dann nicht die Kehrtwende machen im Film. Also dann nur noch positiv und so. Nur noch, er ist ein armer Kaif, er macht ja nicht mehr viel Böses gegen den Schluss. Es wird immer weniger. Er ist ja am Anfang einfach vor allem böse. Und dann kommt wirklich der hohe brutale Wechsel, wo er dann einfach so, oh nein, du armer Kaif. Das ist mir irgendwie zu plötzlich. Plus, da gibt es ja noch einen Twist, den wir jetzt nicht mehr verraten, aber der Twist ist seit einem Film aus dem 1999 kaputt gemacht worden. Also, ja, man darf nicht spoilern. Jetzt weiß ich auch nicht genau, was du meinst. Ich sag's dir nachher. Das gibt es am Schluss ganz schnell, am Ende vom Podcast, sage ich es nur schnell. Gut. Eddie Marson wollte ich noch erwähnen. Den habe ich super gefunden, super lustig. Also das war für mich die lustigste Figur gesehen. Ja. Und er sich das Gesicht voll kotzt. Nein. Super. Ich würde jetzt sogar so weit gehen. Also ich habe Danny Marson habe ich auch gut gefunden, super. Aber ich hätte es interessant gefunden, wenn man es umgekehrt hätte. Der Eddie Marson als Bruce Robertson und James McAvoy als der arme Verschupfte. Nee. Es wäre jetzt ein bisschen mehr Typecasting gewesen, weil Eddie Marston spielt ja gerne mal die unschönen Figuren, zum Beispiel Tyrannosaur von Paddy Considine. Und ich habe die zweite Hälfte deutlich besser gefunden als die erste. Okay. Ich gebe insgesamt eine 4. Eine 4. Ist gut gewesen. Ja, toller Soundtrack. Ja, super. Und eine herrliche Musical-Szene zu Silver Lady von David Soul, wo übrigens David Soul selber dabei ist nachher. Also der dort singt in dem Taxi, hinten dran an die Leute kommen und mitshaken, der Taxifahrer ist wirklich der Sänger vom Lied. Ja, also ich habe jetzt da vor allem Kontra gemacht, aber mir hat er auch gefallen. Halt einfach mehr die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte ist noch so, naja, gewesen. Ich gebe letzten Endes auch 4 Sterne. Also ich habe ihn nicht schlecht gefunden, habe aber gewisse Szenen dann einfach zu langgezogen gefunden, eben wegen dem recht brüsken Wechsel von Bad to Good. Lee Daniels ist ein Arme. Ist ein Arme? Ja. Wird immer fertig gemacht? Nein, mit seinen Filmtiteln ist er ein bisschen Arme. Ich meine, da tut er ein Buch verfilmen, Precious. Und dann, oh nein, da gibt es im gleichen Jahr schon einen Film. Und dann nennen wir das Ganze doch Precious Based on the Novel Pushed by Sapphire. Und wir haben es auch jedes Mal so ablesen bei den Oscars und Golden Globes und so weiter. Das hat wahrscheinlich Pauli richtig angeschissen, wo dann geheißen hat, Precious hat so viele Oscar-Nominationen. Und dann wurde das wieder vorlesen. Ah, Scheiße. Jetzt geht es um ähnlich. Und zwar gibt es schon einen Film, der The Butler heisst. Genau, aber ein uralter, der kommt irgendwas 1912. Aber ich habe gefunden, machen wir Lee Daniels The Butler. Und jetzt kommt er einfach wie eine mega Bluffsacke über und so. Und es ist ihm, glaube ich, gar nicht so recht. Aber ja. Jo, Lee Daniels The Butler. Hast du nicht gesehen? Nein. Ich schon. Wieso bist du denn nicht schauen? Jetzt vielleicht gerade mal vorneweg, hä? Vorneweg. Wieso? Das habe ich schon auf dem Trailer gesehen, dass ich den nicht wieder möge. Es ist so ein bisschen das Amerikanische, wir wollen ja alles jetzt wieder gut machen und es ist nicht so schlimm, obwohl es schlimm war. Es ist so ein bisschen zu gut menschlich und ja, einfach so die Art von Film, das gab für mich nicht. Ja, nein. Something special is going on down here, Dad. What's so special about another colored man, Jane? What are you doing, my hard-earned money, Pop? Are you even in school? I'm trying to change the way Negroes are treated in this country. That judge just sentenced you to 30 days in the county workhouse. You're finna get killed. If I can't sit at any lunch counter I want, then I might as well be dead. We're fighting for our rights. Rights, boy, what are you talking about? We're trying to change a nation's consciousness toward the American Negro. You send me? You're a damn liar. Hey! Who do you think you're talking to? I brought you into this world to take you out of it. Im Film geht es Cecil Gaines, gespielt von Forest Whitaker. Und er arbeitet auf einem Baumwollfeld und der ganz böse Alex Fire oder was. Der ist ganz böse zum Mami und zum Papi und verschießt den Papi und überhaupt und sowieso. Nach einer Weile in den Teenagerjahren kommt er dann weg in die Stadt und fängt an in einem Bonzenhotel als Butler und schafft sich dann auf, bis er einen Job im Weissen Haus bekommt, wo er dann 30 Jahre oder so im Weissen Haus als Butler schafft und die verschiedenen Präsidenten kennenlernt. Das Ganze ist aber eher eine Vater-Sohn-Geschichte, weil sein Sohn ist so ein Bürgerrechtler, also der ist unterwegs mit Martin Luther King und nachher bei den Black Panthers und so weiter, während der Vater der Cecil eben eher als Butler oft sagt, jo, wir müssen jetzt einfach machen, was die Weissen sagen und schön arbeiten für die und dann ist gut und kein Problem machen. Ich bin positiv überrascht, weil ich habe gedacht, oje, und so, ein bisschen Kitsch und Schmalz und so weiter. Ja, aber der Trailer hat was, so... Was jetzt das Positive daran ist, im Gegensatz von der Help und so, ist halt, dass es aus der Sicht von der dunkelhäutigen Bevölkerung erzählt wird. Also du hast nicht das... Das ist kein Emma Stone. Denn schauspielerisch hat mich vor allem der Sohn, das ist der David Oyelowo, überzeugt. Mhm. Da haben wir in Lincoln kurz gesehen. Man hat ihn in Lincoln gesehen, man hat ihn im Jack Reacher gesehen, man hat ihn in The Paperboy gesehen, das letzte wäre von Lee Daniels. Also der ist brutal am Kommen. Aber der ist super gesehen auch in diesem Film, als absoluter Highlight. Operas, das müssen alle sagen. He, die Fashly ist, Gate. Die ist, ja, nein, sie ist auch gut. Also wirklich, sie ist super. Jetzt, der Film ist wirklich ein bisschen, hat mich ein bisschen an Forrest Gump erinnert. Also es wird so ein bisschen die amerikanische Geschichte von dieser Zeit einfach nur auf die Bürgerrechte Dinge bezogen, erzählt anhand von dieser Familie, oder? Und die sind immer genau am richtigen Ort, wenn der Ku Klux Klan kommt und so weiter. Okay. Also es ist einfach so, man erzählt jetzt die Geschichte mit dieser Familie und das habe ich eigentlich noch spannend gefunden. Und eben die Seite vom Sohn habe ich eigentlich die spannendere gefunden. Was das Problem gegeben hat, ist dann mit dem Casting von der Präsidenten. Da haben wir den Robin Williams, Liev Schreiber, den Alan Rickman und den John Cusack als Nixon und so Sachen. Und das ist dann einfach so, die sind dann auch immer nur in zwei Szenen und so. Und es zieht einfach gerade Aufmerksamkeit, oder so. Hahaha, schau mal, der Robin Williams und so. Und das zieht sind einfach zu bekannte Namen für so Rollen. Das zieht einem dann einfach raus und das ist einfach ein bisschen blöd. Und was mir auch nicht gefallen hat, ist, die letzte halbe Stunde ist grauenhaft und genau das, was du vom Trailer erwartest und genau das, was ich hasse, was sie dann auf Altschminken sind, zitterige Stimmchen an den Stöcken rumlaufen und nochmal zurückschauen. Und, und dann der Obama müssen sie natürlich auch noch drin als grossen Sieg und ja, furchtbar. Und auch als seine Erzählstimme oder du hast Film fast, ist auch so. Du hast mich jetzt fast überzeugt mit all dem, eben kurz bevor ich jetzt mit dem komme. Der Film geht 138 Minuten. Und 120 davon sind eigentlich unterhaltsam. Das Ganze einfach ein bisschen vom Inszenierungsstil, so TV-Dreiteiler. Ja, schön. Also, aber eben, ist eigentlich spannend. Zum Teil auch noch berührend, aber die letzte halbe Stunde macht er dann einfach der Absiffer. Und darum würde ich sagen 3,5. Ja. Stern. Gut. Das ist meine Wertung von der Help. Von dem weisen Voraussicht habe ich den jetzt ausgelassen. Vielleicht mal auf DVD oder so, aber das Kino, nee, nicht du. Ins Kino gerannt sind wir für den Justin Timberlake. Runner, runner. I'm very grateful. I am nothing if not world class at showing my gratitude. So, your account has been credited with the amount of money that you lost. I don't know what to say. Thank you. Well, listen. I put a little something extra in here for your troubles. I'll get you through your masters. I think that ends our business here. Less, of course, feel like sticking around and taking a shot at a real business. Guaranteed 7 figures in the first 18 months. guaranteed 8 figures in the first 3 years. So what do you say? Is it Newark? Or will you stick around here with me? What do you think? Klar, jetzt habe ich so lange geredet, jetzt erzähl mal, um was es da geht, also Poker und Zeug und Sachen. Gell, da kommt ja niemand mit raus, oder? Ich meine, seit dem James Bond Casino Royale tut jetzt wieder jeder Poker und weiß auch nicht, was spielen. Aber es geht jetzt noch nicht um Agenten oder so, sondern es geht da um den Princeton-Studenten Richie First. Der hat nicht so viel Geld wie seine Studienkollegen, das heisst, er muss sich das Geld irgendwie anders besorgen, also nicht von Mann von Papi, sondern er holt sich das Geld mit Online-Gambling. Also er ist da irgendwie involviert in eine Webseite, wo er eine Kommission bekommt, wenn er neue Leute auf der ihre Seite bringt, wo dann nachher eben dann dort das Geld verlieren. Manchmal gewinnen sie auch, aber hauptsächlich kommen die dort auf den Sack rüber. Dann wird er eines Tages vom Dean mal in sein Büro gerufen und gesagt, so geht das nicht, Bürschli, musst du hören. Das geht so nicht, weil Glücksspiel ist, geht überhaupt nicht für Princeton. Bob Ganten, gell? Genau, ja. Super. Den gibt es noch. Ja. Und ja, dann sagt sich, gut, ich höre auf, aber ich mache jetzt noch einen grossen Abend, wo ich einfach mal alle meine Studiengebühren mir spielen und danach höre ich wirklich auf. Und dann ist er am Abend am Gamblen, ist wirklich mal gut dran und dann auf einen Schlag verliert er alles. Aha. Dann findet er heraus, dass das Spiel manipuliert ist. Und dann will er die Schuldigen dann nachher nicht zur Strecke bringen, sondern mit denen verhandeln. Und der Hauptschuldige ist da Ivan Block, gespielt von Ben Affleck, und der hat sich ein schönes Leben in Costa Rica aufgebaut. Also der Richie First fliegt nach Costa Rica und stellt dann den Herr zur Rede. Und sagt, mei, mei, mei. Genau. So nicht mehr. Genau, und Ivan Block sagt, komm, komm, komm. Party, Frauen, Geld, schafft doch ein bisschen für mich. Genau. Jo. Wenn es das irgendwie bekannt einfach und dann muss man sagen, das ist jetzt einfach ein Film, da hat man wieder das Gefühl, den hat man schon 70 Mal gesehen. Ja. Einfach da der junge Schnösel, wo da irgendwie gelockt wird mit dem grossen Geld und zuerst findet er es mega toll und dann merkt, oh, da ist etwas faul und dann auch noch, gerade noch, dass das FBI kommt und sagt, jetzt musst du den ausspionieren, aber eigentlich ist doch das seine Vaterfigur und er will doch da jetzt nicht ausspionieren und einfach so ne Seich. So ne Seich. Und dann noch gespielt von Justin Timberlake, der einfach aufhören soll jetzt. Nein. Also du tust grauenhaft. Du tust Justin Timberlake jetzt unrecht. Also in dem Film, in dem Film ist er grauenhaft, aber Auftritt in dem Social Network Friends with Benefits und so funktioniert er für mich. Runner Runner ist ein Film. Hat jemand eine Kamera aufgestellt und ein bisschen Schauspieler angestellt? Genau. Also, wieder abgestellt. Genau. Also Runner Runner ist ein Film. Es wird eine Geschichte erzählt, die ist nicht besonders spannend, nicht besonders dramatisch, nicht besonders humorvoll. Runner Runner ist ein Film. Aber der Ben Affleck hat Freude noch. Er hat schon angefangen, ein Bierchenmüsli essen, wenn du so siehst. Ja. Ich glaube, er hat schon gewusst, dass Ben so Batman wird. Und wir haben die korrupten Polizisten und Drogen, also einfach alles haben wir, was wir kennen. Und eben, das ist ja das Problem, wir kennen ja alles schon und es ist ja nicht besonders gut umgesetzt, darum ist für mich einfach ein Film, nicht irgendwie ein Thriller oder so, es ist einfach ein Film. Die Femme Fatale, die irgendwie keine ist und überhaupt nichts macht, außer so schöne Kleider anziehen. Und macht sie gut. Ja. Das muss man erlassen. Also ja, nein. Und die Regie, oder? Lincoln Lawyer. Ja, da haben sich eigentlich mehr erwartet, Fuhrmann. Oder? Genau, der Brad Furman. Ja, der wirklich geglaubt und so. Fuhrmann kann abfahren. Ja. Das ist zum Runner. Nein, das ist zum Davorrennen, der Film. Also ich gebe einen Stern für die Partyszene in Costa Rica. Ist noch schön gewesen mit so Kilby und so. Ja. Ich gebe... ja. Ich gebe 2,5 Sterne. Es ist, ja, so viel! Es ist etwas zum Schauen gewesen. Also Gemma war hübsch gewesen. Und es war zwischendurch schon ein bisschen langweilig gewesen. Zwischendurch war es ein bisschen interessant gewesen. Aber eben. Es ist ein Film. Also, ich hatte jetzt und nicht. Fühlt sich immer... irgendwie so 90er auch an. Also, eben so etwas, so. Also, völlig nicht zeitgemäß irgendwie. Ja. Und, also. Also der Film hat bei mir keine Reaktion ausgelöst, es war halt einfach ein Schauen gewesen. Und danach so, ist ein Bier, aber gehen wir wieder. Und was, einen Tag später hättest du mich gefragt und so, um was geht's? Und so, Jetzt wird es noch romantisch zum Abschluss. Richard Curtis in einem Film About Time. Mit dem, der hat so einen komischen Vornamen. Domhnall Gleeson und Rachel McAdams. Hi. Hi. Where is... Oh, she and Jay just... She took him to... I don't know. Right. Oh, well, I guess I'd better, Would it be very wrong if I asked you for your number? No. Just in case I ever, you know, had to call you about... Stuff. Okay. About Times, neueste Werk und die erste romantische Komödie von Richard Curtis seit Love Actually. Jetzt heißt es nicht Love Actually, einfach die erste romantische Komödie von Richard Curtis. Seit Love Actually und Love Actually ist schon 10 Jahre her. Wow. Ja. Leck, hat er gemacht. So vergeht Zeit. In seinem neuen Film About Time geht es um den Tim, wo sein Papi eines Tages ins Zimmerli bittet und sagt, du los. Ich muss dir etwas erzählen da mit den Bienen und nein. es gibt ein Geheimnis in der Familie, die Männer können durch die Zeit reisen. Wir nehmen in den Kasten gehen, say what? Die Füße zusammendrücken und dann können sie rückwärts gehen, aber nie vorwärts. The simple fact is, the men in this family have always had the ability to. This is going to sound strange. Be prepared for strangeness. Get ready for spooky time. But there's this family secret, and the secret is that the men in the family can travel in time. Und man kann nur an Ort angehen, wo man selber war. Also man kann nicht, mit dem Beispiel, wo Bill Nye nennt, den Hitler töten oder Helena von Troja vögeln. Genau. Bill Nye ist super. Aber der Bill Nye ist der Bill Nye. Aber dazu nachher. Auf jeden Fall lernt er dann, wer lernt er kennen, wie heisst sie, wo ist sie? Mary. Mary lernt er kennen, Rachel McAdams. Und nachdem es beim ersten Versuch nicht ganz klappt, merkt er dann halt, jetzt kann man ja nochmal probieren. Und dann irgendwann klappt es, es gibt eine Beziehung und alles super und so. Und dann gibt es die Familie und dann gibt es sie und Zeitreise und so. Und Romantik und lustig und schnulzig. Chris, und, Richard Curtis, ja. Halt. Ja, du hast gerade gesagt, Love Actually gefällt dir auch. Ja, super. About Time, würdiger Nachfolger. Oder ist jetzt dank dem Zeitreisen ist jetzt vielleicht etwas für Geeks? Nein. Also für Geeks ist etwas zum Nachhinein diskutieren, aber das interessiert dann die meisten Leute nicht, wie das jetzt alles Sinn macht. Und eben, wir wissen, über Zeitreisen kann man ja stundenlang diskutieren. Ja, aber ist das genau in gegangen sich mit einer Loopers und so? Und das geht da auch nicht. Geht nicht? Okay, nein. Wo hast du ein Problem jetzt bei dem Film? Wo geht es nicht auf? Mit der Zeitreise, dann geht er nachher wieder zurück, trotzdem wieder vorwärts oder wieder ins Jetzt. Oder der andere sagt doch, ich kann noch zurück und dann geht er doch öfter wieder in die Gegenwart. Ja. Er macht ja nicht nochmal seine ganze Kindheit durch. Und also, dann kann er ja vorwärts reisen eigentlich, weil er ja dann dort ist. Oder? Ja, einfach die Zeit, bis die dann, wo er erlebt hat. Und dann bringen sie da Regeln mit, wenn dann ein Kind geboren. Einfach. Zeitreisezeug ist Humbug und einfach Mittel zum Zweck. Ja. Aber für mich ein Mittel zum Zweck, das ein bisschen zu wenig gebraucht wird. Weil es ist am Anfang ein Thema, wo man eben ausprobiert, wie eben, die kann jetzt mehrmals kennenlernen oder ich kann jetzt mehr Versuche beim One-Night-Stand haben, dass sie dann eben letztendlich zufrieden ist und so. Aber dann so ein Mittelteil so. Was? Es geht Zeitreisen? Es wäre auch dumm gewesen für seine Figur. Also, es wäre die falsche Entscheidung gewesen, wenn er immer wieder... Dann immer wieder verbessert. Ja, jetzt. Also in dieser Geschichte jetzt. Ja. Ja. Aber, und da ist jetzt das Gegenteil von Phil. Da finde ich jetzt die erste Hälfte super und nachher blöd. Weil am Anfang fängt es so an, es ist so ein bisschen lässig und schnell und lustig und aus der Sicht vom Mann. Erzählt die romantische Komödie und doch, und es hat auch ganz witzige Nebenfiguren, da habe ich den Tom Hollander als Harry habe ich super gefunden, oder auch die Freundin von der Mary habe ich cool gefunden, Charlotte die geheissen, und ja, Bill Nye ist auch lustig und so, und seine Schwester Kit Kat, und es ist ein sympathisches Ensemble, bis auf den blöden Onkel, der einfach gar nicht geht. Der verwirrte Onkel, ja, was halt immer hat, oder? Nein, furchtbar. Und von dem Lustigen und Unbeschwerten geht es dann einfach in Sentimentale und in Kitsch rein und am Schluss mit Montage und Schnulzsong und am Schluss Message und Zuckerwatte-Regen. Yeah, so gut. Aber das will das Publikum. Aber es ist zu viel und es passt nicht in den Stil vom Film irgendwie. Ja. Also da hätte ich ein frecher, also ich habe mir etwas Freches okay. erwartet. Okay. Nach der ersten halben Stunde oder so. Das ja, ja. Aber da haben wir ja fast das gleiche Problem. Also das eben, hätte ja mit der Zeitreise hätte noch ein bisschen mehr können spielen. Aber du hast vielleicht vorher gesagt, dass eben wäre vielleicht unsympathisch geworden, wenn er dann nur noch immer Sachen verbessert hätte und immer das irgendwas als Lösung gesehen hätte und so. Ich bin aber, was ich ganz froh bin mit dem Film, dass es nicht am Schluss die grosse Enthüllung gegeben hat, dass Mary dann dahinter gekommen ist und gesagt hat, was, du kannst Zeit reisen? Oh, was hast du denn alles geändert? Und ist, du kennst mich sonst gar nicht. Genau, ja. Und so, und überhaupt. Das gibt es nicht. Also, das ist zwar schade für die Figur von der Mary, also... Die ist ein bisschen verarscht. Ja. Die wird einfach verarscht und Rachel McAdams ist herzig und mehr nicht. Also die kann jetzt auch fast nichts zeigen in dem Film. Aber es bewahrt so ein bisschen das Lockerflockige. Es wird dann nicht wirklich so schwer. Es wird dann nur schwer wegen dem Handlungsstrang mit der Schwester von dieser Kid. Genau. Und es wird auch schnulzig mit der Hochzeit, mit dem Sturm und... Das ist Richard Curtis, das muss es so sein. Das sind einfach die Elemente, die Richard Curtis drin sind. Das wollen die Fans. Ja, aber Fans es gibt ja das, schön, Fans aber gehen dann wieder raus. Den Rest rein. Also About Time wird sicher ein grosser Erfolg beim Publikum. Es ist ein Wohlfühlfilm, ein bisschen lustig, ein bisschen Gefühl, die Eltern ein bisschen Familie und ein bisschen... Ja, Richard Curtis. Nein, ist herzig und so. Aber ich habe hab den Anfang wirklich überdurchschnittlich gefunden. Und nachher ist dann doch in die Muster ein bisschen für mich gefallen. Okay. Für mich hat er jetzt eben, wenn es eben nicht die grosse Enthüllung gegeben hat, ist er eigentlich immer so ein bisschen oberflächlich geblieben und so. Aber voll okay. Also eben, Sonntagnachmittag läuft gerade nicht gescheiter. Das gehen wir dann schauen. So wie der Butler, 3,5 Sterne. Oh, gerade so. Ich gebe mehr, ich gebe 4 Sterne, weil halt einfach, da hat mich nicht gross gelangweilt, es war interessant gewesen. Und man hat nachher ein bisschen können diskutieren über das ganze Zeitreisen-Sache und so. Man hat wieder können streiten, ist ja auch schön. Streiten ist immer toll. Und darum ja, nein. Mir hat er gefallen, 4 Sterne. Für About Time. Where was I before the day that I first saw your lovely face? Now I see it. Every day, and I letzte Woche hat es fast keine Blu-Rays gegeben, dafür muss man jetzt das Portemonnaie führen, zücken diese Woche. Das ist ja schön, wir haben jetzt doch gespart letzte Woche, oder? Before Midnight haben wir. Monsters University, Promised Land mit Matt Damon. The Colony, irgendein so B-Movie. Mit dem Lawrence Fishburne, wo er wieder Fishman gefunden hat. Lords of Salem vom Rob Zombie. Place Beyond the Pines. Woo! Also a must-have. Definitiv. In the Mouth of Madness von John Carpenter, auch a must-have, Chris. Für Fans, ja. Man of Steel, Masters of the Universe mit dem Dolph Lundgren und The Hauntings Original von Robert Wise, schwarz-weiß, Geisterfilm, mega unheimlich. Im Kino? Im Kino. Im Kino. Ich glaube, ich mache ein bisschen Solos nächste Woche. Also... Also ein Solo mache ich sicher mal zu 8 und fertig WK, weil da weigert sich jetzt der feine Herr. Er zieht seinen Joker jetzt nächste Woche, ich habe ihn jetzt das mal gebraucht. Genau, und dann ist fertig für das Jahr mit Joker. Ja, ja. Je nachdem müssen wir alles schauen, ist ja alles Oscar-Material. Wolkig mit Chance auf Fleischbällchen, nein, wie heisst es? Mit Aussicht auf Fleischbällchen, Teil 2. Ja, yeah. Wird leider nur auf Deutsch laufen, was verdammt schade ist, was vor allem der Wortspiel... Was mit Joker Ja, ist jetzt vorbei mit Joker, nein. Es ist schade bei dem Film, mit den ganzen Wortwitzen, eben mit den verschiedenen Viechern, die es da gibt, ist schade. Literatur haben wir wieder, dann hoffentlich vielleicht wieder der Simon oder sonst jemand, der ein bisschen belesener ist als wir. Der Am Hang. Am Hang? Ja. Ist das ein chinesischer Film? Am Hang? Am Hang. irgendein Jackass-Film, Bad Grandpa, ich weiss auch nicht, ob wir da dazu kommen. Ich komme dazu. Du kommst dazu? Ich habe das Billett schon, ja. Super. Erste Reihe, erster Tag, super. Ender's Game ist der grosse Film, nächste Woche. Genau, also wahrscheinlich auch der Film, der auf Englisch wieder in die Kinos kommt. Und? Ergo, wir beide werden drin hocken. Harrison Ford. Ben Kingsley. So gut. Und der Asa Butterfield. Der Hugo. Das ist lässig. Sehr gut. In diesem Fall, gute Woche. Und ja. Ja, jetzt so schnell der Film aus dem 1999. Die jetzt viel noch nicht gesehen haben, können schon abstellen. Fight Club! Fight Club! Schizophrenie. Aber. Nein, hat einfach die zwei Persönlichkeiten. Ja, aber er hat die zweite Persönlichkeit, er weiß ja nicht, dass er sich als Frau verkleidet und so. Das kommt er ja nicht mit über. Und es ist so ein das Tyler Durden-Ding. Und für mich ist einfach. Du weißt das Fight ja auch nicht, auch wenn ich fotografische Beweise habe. Psst! Genau, also der Twist ist irgendwie mit Fight Club kaputt gemacht worden, weil besser kann man den nicht mehr umsetzen. Und er sieht nicht so gut aus wie der Michael Caine. Hast du Dress to Kill nicht gesehen? Ach so, aha, danke. Mal danke, ist gut. Gut, also tschüss zusammen.